Auf Menschenjagd! Lauf, lauf, dreh dich nicht um, denn wir sind hinter dir mit Geifer bei der Sache. Auf Menschenjagd! Es ist Stopp, tanzen, wenn ich auf die Party steppe, denn jede Bewegung könnte mein Jagdtrieb wecken. Ich renne in die Disco und rege mich auf, nenn mich mit Fisto, ich rede mit Faust. Lembra meu cu, enquanto eu cago, a tua gaja faz um broche enquanto eu rolo o charro. Nike Air Max, que sacude cabedal, um cordão no pescoço e o resto é igual. Portugal é social, estou aqui para vos calar. Sou aparecendo no grupo pessoal, vem-se a bazar. Dá-me um beat, dá-me um weed, já me deste tudo. Dá-me um microfone e o resto fica mudo. Ich knalle mir einen Rasen mehr den Bauch, den steiben Blutbad in der Crowd. Ich geh ab, ihr geht drauf, ihr lebt ab, ich lebe auf. Lauf, dreh dich nicht um, denn wir sind hinter dir mit Greifer bei der Sache. Auf Menschenjagd, lauf, lauf, dreh dich nicht um, denn wir sind hinter dir mit Greifer bei der Sache. Auf Menschenjagd. Eu chuto como uma Adidas proteja. Um dia chito na escola, aliás no recreio. És um paneleiro que chupa pizzas por dinheiro. Só mais que 10 ao dia, mas nunca te sentes cheio. Por favor, meu senhor, vai para a coluna do bem. Por favor, meu senhor, vai para a coluna do bem. Abre os olhos para veres o que se passa. Isto é música, música da estrada. Foda-te a tiro, morro ou facada. Parte dos ossos como lido uma manchada. Corta em bocados e bora para a arca. Bora para a arca. Yeah, reif, jagd. Ich ficke deine Frau und erschieß dich. Bombengürtel in der Stadt, das Dynamit fischen. Kann ich ein guter Tanz, Walk Crown? Ihr sponsert Walk, wir Amok. Lauf, lauf, dreh dich nicht um, denn wir sind hinter dir mit Greifer bei der Sache.